Wien 2, Franzensbrückengasse 6. Wohnung von Karl und Adele Blau. Josef Blau wird am 7. April 1890 in Hilpersdorf bei Sachsendorf geboren. Seine Eltern sind Alexander Blau und Johanna Schnabel. Johanna stirbt 1934. Alexander wird wie Josef deportiert und in Treblinka ermordet. Josef wächst in einer Großfamilie auf. Er hat 6 Brüder und eine Schwester. Viele von ihnen kommen auch im Holocaust um. Josef heiratet in erster Ehe Helene Schafranek, eine Tochter aus der Kaufmannsfamilie aus Etzdorf. Aus dieser Ehe stammen vermutlich 2 Kinder. Nach der Trennung der beiden verliert sich die Spur zu ihnen. Josef geht nach Wien und lernt dort meine Urgroßmutter kennen, und sie gehen beide nach Horn und gründen einen Pferdehandel. Sie heiraten nach dem Tod seiner ersten Gattin. 1938 werden beide vertrieben von dort, die Ehe wird geschieden. Josef wird dann zum ersten Mal am 19.02. von der Franzensbrückenstraße 6, dem Haus seines Bruders, nach Kielce deportiert. Ihm gelingt die Flucht von dort, er kommt über Prag nach Wien, er versteckt sich in der Zirkusgasse und wird wieder gefasst und nach Theresienstadt deportiert. Im November 1944 wird er in einem der letzten Transporte nach Auschwitz transportiert und ermordet, kurz bevor im Jänner 1945 die Rote Armee das Lager befreit. Viele Jahrzehnte mussten vergehen, bevor wir die Wahrheit über die Geschehnisse entdecken durften. Danke an dieser Stelle allen, die mir dabei geholfen haben. Viele Archivare, Historiker und ganz viele einfache Menschen. Danke an Frau David Hindler und ihre Mitarbeiter, dass es jetzt für alle diese Menschen Steine gibt, damit wir niemals vergessen, was geschehen ist. Christian Gebhardt.